Stopp! Nähe, Distanz. Zwei Reihen stehen sich so gegenüber, dass jeder eine Partnerin bzw. einen Partner hat. Blickkontakt. A geht jetzt so lange auf B zu, bis B Stopp sagt. Es geht für B darum zu erspüren, welche Nähe oder beziehungsweise welche Distanz zu A für sie jetzt gerade gut ist. Kurzer Austausch im Blick auf alle. So verschieden kann es sein. Im Paar hat das A auch so gespürt. Dann neue Paare. A geht auf B zu und muss nun selbst spüren, wann er meint, dass für B der Stopppunkt gekommen ist und dort stehen bleiben. Kurzer Austausch im Blick für alle. So verschieden kann es sein. Im Paar hat A den Stopppunkt von B richtig eingeschätzt. Wie hat er sie den Punkt gespürt und wodurch erkannt? Über den Blickkontakt ist der Stopppunkt in der Regel leicht spürbar. Und was hältst du von diesem wunderbaren Warm-up? Ist das so eine Vertrauensübung, so Paartherapie-mäßig? Das ist eine pädagogische Vertrauensübung. Du hast es vollkommen erfasst. Schön, doch. Ja, das sollten wir vielleicht auf jeden Fall auch mal mit unseren Hörern machen, weil die uns ja so lange nicht gehört haben. Es ist über 2 Monate her, dass wir die letzte Freihaus-Podcast-Folge aufgenommen haben. Und ich bin ganz aufgeregt und froh, dass wir wieder zurück sind, Benny. Und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Wir waren so lange auf Distanz, deswegen wollten wir euch mal wieder emotional und an einzelne ausgewählte Zuhörer auch bald wieder hoffentlich physisch nähern. Also der Plan ist, dass wir uns auf jeden Fall jetzt wieder alle 2 Wochen richtig euren Ohrmuscheln nähern und sie penetrieren mit unseren Zungen. Und was? Ja. Was? Okay, also das Konzept wurde anscheinend eigenverantwortlich umgestellt. Also ich sag dir, wie es ist bei der Übung. Bei mir müsstest du nie Stopp sagen. Ich weiß. Selbst wenn ich in dir drin bin. Das sagst du weiter. Ich will dich in mir fühlen. Natürlich nur auf emotionaler Basis. Ja, das meinte ich doch. Ja, ist klar. Sag ich doch, mit den Zungen und mit unseren Stimmbändern werden wir euch jetzt über die nächsten Monate wieder regelmäßig penetrieren. Richtig. Wir haben, wie immer, für euch nur hochwertige Sachen vorbereitet und sind vor allem auch so detailreich und charmant wie immer. Das ist einfach, ja. Echt? Du hast dich vorbereitet? Klar. Ich dachte, wir machen im Improvisationstheater genauso weiter, wie wir aufgehört haben. Ja, das ist doch die Vorbereitung. Alles easy. Nachdem wir jetzt kurz mal ein Intro gestartet haben, dem wir sagen, ja, sorry, tut uns leid, wir hatten so viel zu tun. Nee, ganz ehrlich, wir haben es einfach nicht auf die Kette gekriegt. Richtig. Lass aber uns ihr doch, wisst ja, wie das ist, wenn man so am Jet-Setten ist. Lass uns doch mal mit unserem persönlichen Jahresrückblick 2018 beginnen. Torben, was ist bei dir 2018 im Leben passiert? Meinst du jetzt meinst du jetzt 2017 oder meinst du seit dem Jahreswechsel? Seit dem Jahreswechsel? Nee, komm, seit der letzten Podcast-Folge. Seit unserer wunderbaren... im November, glaube ich. An deinem Geburtstag? Ja, an meinem Geburtstag. Ja, gutes Stichwort. Ich hatte vor knapp einem Monat, hatte ich selbst Geburtstag. Happy Birthday to you. Ich weiß, ein bisschen spät, traurig, aber ganz ehrlich. Du hast eine Podcast-Folge bekommen, die dir da gewidmet wurde an deinem Geburtstag. Und ich bin leer ausgegangen. Du hast eine Open Bar in Vilnius bekommen, ja? Also ich bitte dich. Ja, erster Punkt. Wir waren zusammen in Litauen, haben 3 Tage da die Hauptstadt von Litauen, Vilnius, unsicher gemacht. Wer es nicht kennt, ja, ist ganz nett da, kann man mal sich angeguckt haben. Kann man machen. Aber muss man jetzt auch kein zweites Mal hin, gell? Ist eine schöne Stadt, aber ist jetzt nichts Besonderes. Also es fehlt so der gewisse Reiz. Wobei ich mich aber auch mit anderen unterhalten habe, die da auch schon waren. Und sie meinten, es wäre mega geil gewesen und sie wollen da unbedingt nochmal hin. Diejenigen haben aber auch schon vielleicht, Leute da gekannt und auch bei den Leuten geschlafen. Also ich glaube, wenn das wollte ich vielleicht einfügen, dass wir vielleicht doch zu touristisch da noch begeben waren, dass wir ja niemanden kannten und keine Insider-Tipps vielleicht hatten. Aber es war ja trotzdem ganz nett, also es war jetzt eben nicht schlecht oder so. Eben. Vor allem Grüße in dem Fall gehen raus an die Stumbras-Fabrik, die einen ausgezeichneten, perfekten Wodka, also sowas... Hervorragend, direkt nach Deutschland mit importiert, so gut war der. Also das ist wirklich, das können sie, die, wir haben immer noch nicht geklärt, sind das jetzt eigentlich... Die da im Osten, das können sie aus den Kartoffeln mal was richtig feinen. Weizen hier. Weizen, ja, es tut mir leid. Mann. Aber was wir noch ist nicht abschließen... Ist das da nicht eigentlich ein Korn? Gute Frage. Man muss überlegen, ne? Ja. Weil eigentlich in Deutschland wäre es ja dann Korn. Was wir auch noch nicht abschließend geklärt haben, ist die Frage, sind es jetzt Litten? Also die Einwohner aus Lettland heißen ja Letten. Sind also die Einwohner von Litauen, jetzt Litten, Lituania, Litesen, Litunia oder was auch immer. Wie heißt das Volk? Litressen. Litressen? Nein, ich weiß es nicht. Also ich Lituase. Würde die Frage eigentlich an einen unserer engen Freunde stellen, der so gut bewandert ist damit, die Bevölkerungen zu benennen. Grüße gehen in dem Moment raus an die Zypressen, die Bewohner Zyperns. Um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung, Benni. Ich habe es auch immer noch nicht nachgeguckt. Wir sind einfach keine Linguisten. Nett waren sie. Nett waren sie. Nett waren sie, doch. Ja, also das war, würde ich sagen, so kann ich mal kurz nennen. Wir waren da im Urlaub. Ansonsten, ja, Weihnachten war, ne? Das können wir vielleicht noch. War jetzt aber bei mir nicht wirklich spannend. Also nö, ich musste einen Tag arbeiten. Ja. Ja. Jahreswechsel war auch ganz entspannt. Also man wird älter, ne? Es wird ruhiger. Es wird ruhiger, man besinnt sich mehr. Man trinkt nicht mehr so viel. Das stimmt nicht. Ja, das ist vielleicht noch zu erwähnen, ja. Also der Alkoholkonsum ist wie stets vorhanden bei uns in der Gruppe. Ja, definitiv. Ganz nett. Also, ja, ist ganz nett. Wie halt immer. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, habe ich auch im Semester relativ viel Arbeit gehabt, habe auch noch nebenbei viel gearbeitet. Also ich war ausgelastet, muss ich sagen, bis jetzt. Ich hoffe jetzt mal am Freitag, nachdem ich meine letzte Arbeit abgegeben habe, mal 1-2 Wochen ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Aber bei dir sieht es ja nicht anders aus, ne? Ja, es ist nicht viel Stress, aber vielleicht, weil wir es uns auch nicht so stressig machen. Was man halt sagen muss, also was auch sicherlich nicht jeder mitmachen kann, ist dieses verteilte Arbeiten. Also das ist jetzt nicht so, dass man, keine Ahnung, auf der Arbeit sagt, okay, ich arbeite jetzt von 9 bis 17 Uhr durch und dann ist man fertig, sondern es ist dann schon etwas zeitgestaffelter. Also es kann sein, dass man mittags gar nichts zu tun hat und dann früher nach Hause geht, dass man später morgens auf die Arbeit kommt, weil man keinen Bock hat. Es kann aber auch sein, dass man am Wochenende durcharbeiten muss. Das ist so, ich finde es geil, man muss aber damit klarkommen. Also ein bisschen Flexibilität. Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich hatte das ja auch schon bei dir angemerkt. Ich finde das schwierig, wenn man sich dann so in eine Ebene begibt, wo man quasi nie Feierabend hat, weil ich das ja auch zu dir gesagt habe, wenn du dann da abends auf der Couch sitzt, um 22:30 abends, während Netflix läuft, noch weiter Mails zu beantworten oder keine Ahnung was, ist, glaube ich, langfristig nicht gesund. Nee, ich glaube auch nicht. Vor allem, wenn man das regelmäßig macht. Ich glaube, dann ist es absolut nicht zu empfehlen. Momentan würde ich sagen, es geht, aber langfristig oder mittelfristig ist das Ziel, das auf jeden Fall abzuschaffen. Ja, ich meine, klar, du bist ja auch noch ein junger, motivierter Kerl da jetzt auf der Arbeit. Ich meine, ihr baut euch da ja euer eigenes Ding auf. Ist klar, dass du da jetzt erstmal kein Problem mit hast. Ginge mir, glaube ich, genauso. Aber ich glaube, wenn man langfristig so arbeiten würde, ist das. Das ist absolut ungesund. So nee, das ist. Ist nichts. Aber ich hoffe natürlich durch mein verändertes Arbeitsumfeld, falls jemand vom Technologieland Hessen das gerade mal zufällig hört, weil er mich stalkt, wir sind's. Viel Spaß. Wahrscheinlich habe ich mich vermutlich jetzt. Glaubst du nicht wirklich, dass das so hinten nach oben durchdringt? Ich hoffe schon. Also ganz ehrlich. Spallerei hier. Ich finde, wir sollten auch auf eine Messe gehen. Irgendwie auf irgendeine Messe und unseren Podcast da ausstellen. Ja, aber wenn die Leute sehen, wie hässlich wir sind, dann. Hört das ja keiner mehr. Das ist ja der Vorteil vom Podcast. Ja, dann. Ich finde unsere Stimmen sehr attraktiv, aber unsere Gesichter nicht so. Dann lass uns doch irgendwie hinter so einer Wand verstecken, wo wir dann nur mit so einem Megafon rausschreien. Ja, oder kennst du noch diese Band hier, irgendwie hießen die Gorillas oder so, die immer nur in so mit so 3D-Animationen auch Konzerte gegeben haben, wo die so auf die Bühne gebeamt wurden? Ja. Dann machen wir uns einfach so quasi so Instagram-Bennys und Torbens. Oh ja, so quasi Hipster. Einfach mit Sixpack und Braun und Sonnenbrille und einfach, also quasi wie die Welt uns eigentlich sehen will. Richtig, also ich möchte schon so einen Gucci-Look haben. Sexy Motherfucker. Ich möchte einen Gucci-Look haben. Ja, das persönlich würde mir auch durchaus gefallen an dir. Ich glaube allerdings, es würde dir auch was Avantgarderes wie so ein Fellraven-Rucksack oder so stehen. Oh ja, so ein. Es ist so was ganz Individuelles, was kaum jemand hat. Auch. Mhm. Skinny Jeans. Fellraven-Rucksack. Nee, Skinny Jeans nicht. Ich hätte gern diese weiten Hosen. Ich weiß nicht, wie die heißen, die aus Leinen. So eine weite Leinenhose. Ja, genau, so eine Jesushose. Ich glaube, das ist leider auch nicht, wie der Fachausdruck ist. Ich glaube, ich habe den gerade erfunden, aber wir sind uns einig. Ja, das ist, ich fände das schön. Nee, aber ansonsten bei mir, was ist bei mir dieses Jahr noch Spannendes passiert? Ja, ich habe mir endlich meinen langjährigen Traum erfüllt. Es klang gerade schon an. Ich habe ein Megafon. Stimmt. Mich hat einfach die Wut über die momentane Politik gebracht und ich dachte, es reicht nicht mehr, dass du deine Meinung über einen Podcast verbreitest. Nein, es muss eine Stufe mehr sein. Es muss vorwärts gehen. Und wie geht's vorwärts? Ich habe auch den Eindruck, dass für dich besonders wichtig ist, die Meinung laut zu sagen. Richtig, weil nach meinem Verständnis ist ja so, wer am lautesten die Meinung sagt, hat automatisch recht. Ja, schön, dass ich aus dem pädagogischen Bereich komme in meinem Nebenjob und genau versuche, das zu unterdrücken. Und zu Hause in der WG schreit mich dann jemand mit dem Megafon so lange an, bis er recht hat. Richtig. Das ist erfreulich. Das ist ein ambivalentes Verhältnis, aber ich meine, du musst doch nach der Arbeit auch abschalten. Ganz ehrlich. Man muss quasi auch einfach mal an was anderes denken. Eben, ich meine, was kann es Schöneres geben? Guck mal, du kommst von der Arbeit nach Hause, bist gestresst, willst deine Ruhe, kommst da rein, zack, steht jemand mit dem Megafon da und schreit dich an. Was kann es Schöneres geben? Ich meine, ich habe da ja auch schon ein bisschen Kritik dann geübt, die letzten Tagen, Wochen, wo du es hast. Aber um ehrlich zu sein, freue ich mich auf den eigentlichen Einsatz, wenn wir dann im Sommer aufs Festival fahren. Ja, das wird ein... Da glaube ich, ist es dann auch gut aufgehoben. Ich denke auch. Ich denke, das ist so ein Gadget, dass man vielleicht so... Ich finde, das sollte man mal bei Galileo irgendwie... so die besten Festival-Gadgets. Ich dachte, du meinst jetzt so einen Megafon-Vergleich einfach. Oder so ein Benchmark quasi. Welches hat die geilste Sirene? Welches hat dann den geilsten Stimmenversteller? Oder das ist doch eine geile Idee. Lass doch dazu so einen YouTube-Channel aufmachen und dann über Affiliate-Links ganz unheimlich viel reich werden. Ja, einfach so, also quasi so ein Produktvergleich, YouTube-Channel, aber halt mit abstrusen Produkten. Mhm. So irgendwie, keine Ahnung. Was geilstes Megafon, geilstes Mauspad. Geilster Leitsordner. Geilste Wäscheklammern. Ja. Ey, das, weißt du, was ich meine? Ich find das ein Marktpotenzial. Ja, oder, ich glaube auch. Oder irgendwie so bester College-Blog, bester Kugelschreiber. Es ist eigentlich auch ziemlich rassistisch zu sagen, so eine Wäscheklammer hat es nicht verdient, eine Rezension zu bekommen, eine anständige. Ja, ja. Und irgendwie so ein Amazon Alexa-Ding, ja, das wird von allen rezensiert. Aber so eine Wäscheklammer, die ist ja auch ein Alltagsbegleiter für viele. Ja, eben. Ich finde, weißt du, dieser ganze Fokus immer auf Marke und auf Stil und auf Ausdruck, nee, es sind doch die kleinen Dinge im Leben, die einen wirklich gibt's voranbringen. Gibt es Markenwäschenklammern? Also gibt es da auch qualitative Unterschiede? Bestimmt, oder? Also bei uns sind schon einige abgebrochen. Das war nix. Also das war China-Ware. Ist so. Da ist die Feder rausgesprungen, Sachen sind abgebrochen. Nee. Das ist... Da hast du zwei, dreimal den Schlipper mit aufgehängt und dann war auch vorbei. Ist so. Ich meine, und ganz ehrlich, deine Tankas sind jetzt nicht so schwer. Also es ist wirklich... Ja, gut, der mit dem Elefantenrüssel da, weil ich stopfe ja auch aus, damit das halt auch einfach bei den Frauen ein bisschen besser ankommt. Natürlich. Ich mein, wenn man dann so sein kleines Glied da reinhält, das sieht ja nichts aus. Da musst du schon drei, vier Tennissocken reinballern. Muss schon die Banane im Bund haben. Richtig. Und da, wenn die dann halt mal mit in der Waschmaschine ist, gut. Wird es halt ein bisschen schwerer, kann die Wäscheklammer dann auch mal nachgeben. Mhm. Das wäre mir dann auch nicht so wichtig, aber im Endeffekt, man muss die schon so 30.000 Mal, würde ich sagen, knipsen können. Bunte Farben sind mir wichtig. Das weiß ja auch nicht. Ja, richtig, richtig. Aber da müssten wir halt jetzt auch professioneller rangehen an die Sache, ein Raster erstellen. Das ist jetzt ad hoc gar nicht so möglich. Wir müssen da erst Unternehmen anmelden und dann so eine Social-Media-Influencer-Gruppe vielleicht einführen. Oh ja, dann mit Instagram-Journal dann immer schön Fotos zu den Produkten auch posten und schön Werbeverträge abkassieren. Ja. Ich finde das gut. Gut, wieder was. Hat mich in der ersten Staffel schon mal vor, irgendein abstruses Unternehmen zu gründen. Ich bin gerade... Boah, keine Ahnung, bestimmt. Mit dämmert's da so. Bestimmt. Da liegt halt der ein oder andere Vollrausch dazwischen. Da können die Erinnerungen schon mal schleifen gehen. Ich weiß nicht ganz genau. Ja. Na gut, also haben wir das auch auf unserer Agenda. Aber das, wie gesagt, ich glaube, da wäre ein Video-Channel angebracht. Aber da müssten wir vielleicht auch vorher nochmal den Schritt einschieben, dass wir durch den Podcast erstmal Geld verdienen und uns unsere Schönheits-OPs, wie gesagt, finanzieren. Weil, ganz ehrlich, so wird das nichts. Du mit deinen zwei Zähnen nur noch und so. Das ist ja das Problem ist halt einfach, wir sind männlich. Wir sind weiß und wir sind männlich und wir sind gut gebildet. Und das ist in der heutigen Zeit, ist das einfach nichts mehr. Voll die Untermenschen. Ja, du bist keine Minderheit, du bist keine Frau, du hast keine psychische, physische Störung. Du bist keine Minderheit, du bist keine Frau. Ja, Frauen, Kinder, richtig. Immer diese Randgruppen. Ja, das ist... Ja, das ist nichts, ja, da hast du recht. Wir wissen uns irgendwie noch, wir haben doch hier noch einen asiatischen Mitbewohner. Meinst du, das reißt, oder? Nee. Wir hatten vorher schon einen asiatischen Mitbewohner, der hat es auch nicht gerissen. Ich bezweifle, dass die Quote dadurch jetzt besser wird, dass wir nochmal einen haben. Dem habe ich heute gesprochen. Geht's gut? Ja, dem geht's gut. Ist aber krank gerade. Och, der Arme. Ja, ist ja auch was Neues. Ach stimmt, der hat jetzt ja seine neue Ausbildung angefangen. Nee, noch nicht. Habe ich auch heute mit drüber gesprochen. Aber es sind exklusive Angebote wohl eingetroffen. Exklusive Angebote, na das. Exklusive. Weiter möchte ich jetzt hier nicht gehen an der Stelle. Ja, das ist... Lassen wir so stehen, können wir vielleicht von anders nochmal drüber sprechen, falls es dich interessiert. Ja. Ja, die großen Dinge im Leben sind abgeklärt. Also, wie ihr seht, es hat sich jetzt bei uns nicht viel verändert. Aber irgendwie kamen wir halt doch nicht dazu, hier das Palaver weiter aufrechtzuerhalten. Ganz ehrlich, ne? Mein Megafon hat schon mein Leben verändert. Also ich würde doch sagen, doch, das lohnt sich. Würdest du sagen, ja? Ja, es hat also auf jeden Fall einen Ich würde auch einfach mal gucken, du hast es ja jetzt noch nicht so lang. Mhm. Ich würde es vielleicht jetzt auch einfach mal den Sommer über abwarten, weil gerade, klar, bist du begeistert. Du hast vielleicht auch die rosarote Brille auf. Mhm. Ja, muss man aber. Wie das so ist in der neuen Beziehung, weißt du? Ja. Da kannst du jetzt nicht direkt so ein Abschlussargument finden. Ich würde sagen, da gucken wir nochmal ein paar Monaten drauf, ob das wirklich mit euch beiden. Ja, wir machen mal einen Langzeittest und gucken, ob es ein kurzer One-Night-Stand war oder ob das. Momentan würde ich es eher als F+ einordnen. Meinst du, es ist eine F+? Ja, doch. Doch. Weil du holst auch immer nur raus, wenn dir gerade mal danach ist. Dir ist immer egal, wie es dem Ding eigentlich geht, weißt du? Mm. Nee, da hast du schon recht. Konsumierst es richtig, als ob es ein Objekt wäre. Mm. Nee, hast du recht. Ich meine, ich muss mich da vielleicht mal wieder mehr Zeit einfach für nehmen. Hast du schon recht. Ja, es hat auch Gefühle, weil es kreischt ja auch gerne. Ja. Weißt du, es muss so laut sein, dass du es auch mal einfach hörst. Mm. Nee, recht hast du. Wir sind ja nachher noch beim Kollegen unseres Vertrauens eingeladen. Ich glaube, ich führe es dahin einfach mal aus heute. Das ist auch mal was anderes hier. Das wäre auch mal nett. Ja, nicht immer nur zu Hause. Ja, immer das gleiche Programm. Schäbigen Bett, ja, da wird es eingeladen, klar. Aber es will vielleicht auch mal was von der Welt sehen. Mhm. Das ist gerade echt eine geile Idee, dass wir damit gleich durch die Stadt laufen. Da habe ich Bock drauf. Ja, ne? Das ist eine gute Idee. Also, sag mal, so ein erster richtiger Praxistest. Richtig, man muss das einfach mal machen. Ja, da können wir vielleicht auch mal die Sirene. Nee, die Sirene machen wir nicht an. Man muss dazu sagen, das Megafon ist ein sehr schönes und vor allem ein sehr lautes Gerät. Das Ding hat aber noch so eine kleine Zusatzfeature. Wenn man diesen kleinen Schalter, kann man nach links und rechts drehen. Und rechts ist das Megafon und links ist Sirene. Und die Sirene wurde bis jetzt nur einmal oder ein paar Mal ganz kurz angemacht und danach vor lauter Schreck wieder gleich zurückgedreht. Weil dieses Sirenengeräusch so derartig laut ist. Man muss dazu sagen, ich habe zu dem Zeitpunkt geschlafen und der Benny hat das angemacht und ich bin von dieser einen Millisekunde, die es an war, direkt aus dem Bett gefallen. Dafür. Ja, dafür möchte ich mich auch nochmal entschuldigen. Ich dachte, man könnte auch eine leise Sirene anmachen. Also, dass man die Lautstärke regelt. Womit rechnest du? Bro, es ist eine Sirene. Da gibt es nur Vollgas. Ja, ich dachte halt, weißt du, so morgens zum Wecken, wenn du so eine leise Sirene anhast und dann, wenn du nicht aufsteht, drehst du ein bisschen lauter. So wie so Meeresgeräusche. Ja, ganz genau. Geräusche, die so einen so sanft in den Tag geleiten. Ja. Willst du halt deine Sirene, die dir leise ums Ohr pfeift. Also ich meine, ich finde, das fehlt auch bei Alexa. Die Einschlafgeräusche. Ja, absolut. Aus dem Grund, dass zum Beispiel Flugzeuggeräusche dann genommen werden, weißt du? Ja, natürlich. Da finde ich eine Sirene persönlich auch ansprechender als. Wir sind ja letztens erst wieder geflogen. Also, ich finde das jetzt nicht besonders beruhigend, wenn da um dich rum. Ja, also eben. Muss eben. Jetzt nicht sein. Eben. Ich muss mal ganz kurz hier. Ich habe vorher meine Alexa. Stopp. Aktiviert. Kleines Feature, ja. Ja, ein kleines Feature. Hier, wir schneiden nichts raus. Ihr kriegt auch die Konversation mit Bennys engster Frau in seinem Richtig, Leben. Richtig, man muss einfach auch mal Danke sagen. Dafür, dass sie immer für mich da ist und immer das macht, was ich will. Aber siehst du, das ist der Unterschied zwischen dir und mir, du Idiot. Ich habe vorhin extra das andere Aktivierungswort benutzt, das ich nicht bei meiner Alexa habe, damit er nicht anspricht. Ja, aber ich schäme mich einfach nicht dafür. Ich sage ja, das ist ein Teil von meinem Leben. Und ich habe auch keine Scheu, das Wort zu nehmen. Ich schäme mich auch nicht dafür, aber ich wollte jetzt nicht den Leuten antun, dass da diese komische Alexa, den Podcast hier torpediert. Das ist ein Zwei-Mann-Podcast und nicht. Hier ist kein Platz für Frauen. Hier ist kein Platz für sprachgesteuerte Fernbedienungen. Minderheiten. Ja, was man vielleicht machen könnte, ist, dass wir mal unsere Geräte aktiv in das Geschehen mit einbinden. Ach so, du meinst. Ja, oder halt, ich habe auch schon überlegt, so ein Special vielleicht. Mhm. wenn du mal keine Zeit hast, dann schnalle ich mir einfach die Alexa hier um und dann führen wir mal ein kleines Gespräch. Das hört sich auch falsch an, oder? Nee, ich glaube ganz ehrlich, die Antworten sind mindestens gleichwertig. Wenn nicht sogar seriöser. Verzeihung, das habe ich nicht verstanden. Ungefähr genauso. Tut mir leid, ich weiß es nicht. Ja, komm, ist gut, dein Punkt wurde klar. Spiele Spotify weiter ab. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass man meine gleich irgendwie anspringen könnte, aber Gott sei Dank habe ich dich mit In-Ear-Kopfhörern verbunden. Also das ist sehr gut. Sollte da nichts ankommen. Ja, das ist gut, das ist gut. Ja. Ja. Hast du heute irgendwas in deinem Warenkorb mitgebracht, was dich vielleicht auch jetzt mal, wir haben jetzt schon wieder 20 Minuten Scheiße geredet, vielleicht mal seriös irgendwie. Seriös, ja, ich war heute bei der Stadt Gießen und war da im Sitzungssaal der SPD-Fraktion. Echt? Und ich wollte am liebsten dieses Banner runterreißen und am liebsten einfach nur verbrennen. Woher denn das? Ich weiß es nicht. Nein, besonders beschämend an der aktuellen Lage der SPD finde ich inzwischen die Annahme, dass inzwischen damit geworben wird, dass man eine große Koalition doch bitte, bitte eingehen soll. Weil man ansonsten die schäbigen 20%, die man eh gerade so noch erreicht hat, bei der nächsten Wahl nochmal verlieren könnte. Und dann vielleicht sogar hinter die AfD fällt oder so. Naja, ich meine, was sind die momentanen Umfragen? Irgendwie 16, 17%? 16? AfD ist bei 15. Ja. Fein. Nee, das ist ja auch wirklich der einzige Grund, warum ich sagen würde, okay, Neuwahlen machen jetzt halt gar keinen Sinn mehr, weil die SPD halt gar keine Stimmen mehr bekommt. Richtig. Also. Und bei aller Liebe, Personal ist nicht das Problem von der SPD. Alle haben es ja auf den Schulz gesprochen und gesagt, hey, wenn der weg ist, wird alles besser. Schulz war weg und was ist passiert? Die Umfrage sind nahezu in astronomische Höhen gekrabbelt. Und noch ist der gar nicht komplett abgeschossen. Eigentlich schon. Also ich fand es nur lustig, weil du es gerade angesprochen hast. Musst mal überlegen, dass der Mann vor 8 Monaten noch der Schulzzug und Messias der SPD war. Und jetzt ist er der Buhmann der SPD. Mhm. Und ich habe letzte Woche in der Heute-Show gesehen, haben sie die Nahles interviewt. Und die Nahles sagt jetzt auch nicht mehr Martin, sondern die sagt jetzt auch schon Herr Schulz. Es wird sich jetzt auch schon quasi in der Sprache distanziert von dem Mann. Also als ob der das Schuld daran wäre, dass diese Partei so abkackt. Ich meine, klar ist er auch mit Schuld daran, dass sie da jetzt dieses letzte Stück Ehre und Würde, was sie gegenüber ihren Wählern hatten, auch noch abgegeben haben, indem sie jetzt wieder die Beine breit machen für die CDU. Bei aller Liebe, ist mit Sicherheit auf seinem Mist gewachsen. Aber bei aller Liebe, du kannst dich nicht am Wahlabend 20 Minuten nach der ersten Hochrechnung ins ARD-Wahlkampfstudio setzen und da erzählen, die SPD wird in die Opposition gehen und es wird auf keinen Fall eine Regierung mit Frau Merkel geben und der SPD. Ja, und dann schmeißt es halt alles wieder schön über den Haufen, nur weil das Schwarz-Weiß-Model Christian Lindner auch keinen Bock Richtig. Hat. Ja, also ich weiß nicht, ja, klar können wir uns da jetzt drüber unterhalten, aber es ist auch schon wieder durchgekaut eigentlich zu dem Zeitpunkt. Eben. Jetzt. Mich macht's, also meine persönliche Meinung, mich macht's sauer, mich macht's betroffen. Und meine Prognose ist, wenn dieses Verhalten anhält, dann verstehe ich, wieso die Leute abgefuckt von Demokratie sind. Ja, absolut. Also ich hatte das ja, glaube ich, in unserer letzten Folge schon mal gesagt, dass mich so eine gewisse politische Uninteressiertheit ereilt hat. Ja. Und die ist jetzt nicht gerade zurückgegangen durch den ganzen Kack, ne? Ja, das ist halt fraglich. Aber gut, lassen wir das Thema vielleicht. Wir sind kein Politik-Podcast. Nicht mehr, oder nicht was? Nicht mehr, nicht nur. Nein, also ich meine, das ist halt immer so, was mir halt fehlt, da muss ich sagen, vielleicht wäre da mal so eine Alexa auch nützlich, uns fehlt halt leider oftmals die Kontroverse in so politischen Themen, da würde ich dir halt gern mal so auf die Fresse geben, aber das ist halt nicht möglich, wenn du immer sagst, ja, du hast recht und ich sage, ja, du hast recht, langweilig mit dir. Ja, die Sache ist, wir haben ja in früheren Staffeln schon den Vorschlag gemacht, einer von uns ist Nazi, der andere ist Linksautonomer. Ja. Wir haben auch schon Rollenspiele veranstaltet, aber es war auch nicht das Wahre. Also, meinst du als nackter Lokführer? Ja, ich als nackter Damit Lokführer. Damit ist es wieder Bling Bling Bling für diese Episode erfüllt. Mhm. Bis jetzt habe ich es in allen gesagt. Wann ist eigentlich Deadline? Es war doch vor Weihnachten, oder? Also habe ich es ja eigentlich schon geschafft gehabt, oder? Ist die Wette ja eigentlich schon durch. Ja, wir haben aber im Dezember keine gemacht. Ja gut, aber dann zählt halt jetzt die noch dazu. Okay. Na, ich schaff's auch noch ein paar Folgen, kein Problem. Ja, ja, die Frage ist, wie wir das jetzt umsetzen. Du wolltest den Kalender machen, ja, ne? Ja, ja, ja, ja. Ich muss erstmal so einen kranken Fotografen finden, der das mit dir macht. Oh, ich hätte einen. Ich wüsste da einen. Oh Gott. Eigentlich habe ich schon... Eigentlich, ich glaube, lass mal noch eine Folge dranhängen und ich lasse es absichtlich aus, weil... Du meinst, also du bekommst auf jeden Fall einen. Und zwei auf zwei Meter. Kennst du so diese Angst, die kurz vor etwas kommt, auch wenn man sich eigentlich zum Beispiel auf ein Date oder so freut. Ja, ja, diese leichte Aufgeregtheit. Man freut sich drauf und dann kurz vor dem Date oder so sagt man so, boah, eigentlich doch kein Bock, weil man bei einem wieder dann irgendwie die Muffe geht und man hat gar keinen, also man hat Schiss einfach. Richtig, auch vor Ablehnung. Ja, ja. Und ich persönlich habe einfach Schiss vor nachhaltigen Traumata. Ja, durchaus. Verständlich, oder? Ja, es ist verständlich. Ja. Hast du das mitbekommen, dass dieses Parlament in Florida heute die Waffenverschärfungsgesetze abgelehnt hat? Ja. Und es da wohl zu irgendwelchen weinenden Schülerszenen kam in den Tribünen? Vielleicht kurze Information an die Leute, die sich nur für Europa interessieren. School Shootings sind in der USA ja wieder in aller Munde. Und die Lösung, vielleicht die Waffengesetze zu verschärfen, wird eher kontrovers angesehen. Es geht mehr auf die Faktoren, diese blöden Migranten, was soll das? Ja. Ich hab letztens, was ich ziemlich unterhaltsam fand, was auch irgendwie schon zynisch ist, da meinte so ein Mann irgendwie so ein Social Media Statement setzen zu müssen und hat vor laufender Kamera seine M4. Oh, das habe ich gesehen. Ja, das ist. Und meinte so, ein Gewehr weniger. Also, Alter, wenn du es nie gekauft hättest, weil du es nicht kaufen dürftest, müsstest du es jetzt auch nicht zersägen. Richtig. Was ist das denn für ein Statement? Klasse. Naja, ganz ehrlich, es ist ein Statement. Also. Ja, klar, es ist ein Statement. Für amerikanische Verhältnisse wahrscheinlich sogar ein ziemlich deutliches. Richtig. Aber. Weiß jetzt auch nicht. Na, was ich pervers finde, du kannst in den USA ja keine vollautomatischen Gewehre kaufen, sondern nur halbautomatische. Ja. Daraufhin haben aber die Waffenhersteller solche Zusatzeinrichtungen, Zusatzvorrichtungen entwickelt, die ein halbautomatisches Gewehr quasi zu einem Sturmgewehr umrüsten. Ich weiß nicht genau, wie die Teile heißen. Ich glaube, das hast du mir mal gezeigt auf YouTube oder so. Ganz genau. Schon eine Weile her. Hatten wir nicht sogar schon mal einen Podcast über Waffen gesetzt? Ja, hatten wir. Auch erste Staffel. Ja, wir haben schon viel gemacht, Leute. Ihr habt schon viel mit uns erlebt. Es ist der Wahnsinn, was wir hier alles so von uns geben. Richtig. Ich überlege gerade, wie... Den Welthunger beendet, die Waffengesetze in den USA verändert. Ja. Haben wir noch alles gemacht. Vieles. Wir sind richtige Influencer, nur dass uns leider zu wenig Leute hören. Ich sage, wir wären schon viel weiter in der Welt, wenn wir das sagen hätten. Bei aller Liebe, ich habe aber auch nicht den Anspruch, hier der Influencer zu werden. Ich will meine Nische bedienen. Also wir müssen uns aufs Kerngeschäft konzentrieren. Das, worin wir gut sind, müssen wir weiter ausbauen. Ich habe mir letztens so gedacht, ich finde es eigentlich nur super lustig. Also einmal nehme ich den Podcast auf, weil ich es immer lustig finde, mich mit dir über Scheißdreck zu unterhalten, was wir ja ungefähr jeden Tag machen. Und halt so einmal alle zwei Wochen einfach mal das aufzunehmen. Richtig. Finde ich unterhaltsam. Also auch persönliche Bespaßung währenddessen. Und ich glaube, wir feiern uns später mal dafür, wenn wir mal da reinhören und so schauen, was wir mal früher für einen Dreck erzählt haben. Eben. Wobei ich nicht glaube, dass sich das irgendwann ändern wird. Aber Nee, das geht nur diese Ambivalenz, dieses Spannungsfeld zwischen Seriosität und Zynismus, kann man schon fast sagen. Ich glaube, dass das ein wesentlicher Merkmal von unseren Jahren an der Universität bleiben wird. Ich habe, nur mal kurz darzulegen, wie ich glaube, dass sich Humor nicht verändern wird. Ich bin Mitte 20 und letztens hat ein Kumpel Penis gesagt. Ich habe, glaube ich, 3 oder 4 Minuten gelacht. Also. Ja gut, dein infantiler Humor ist aber auch nicht fördernswert, muss man an der Stelle auch sagen. Ja, es hat halt so gut, es kam so unerwartet. Weiß nicht. Ja, ich finde, wir sollten vielleicht was Neues einführen 2018. Ich meine, wir sind jetzt schon fast Ende vom Winter, weißt du, die Sonne kommt hier raus, es wird wärmer. Ich finde, wir sollten das feiern. Die Natur befindet sich im Wandel. Ja, wir sollten vielleicht ein paar Witze jede Folge erzählen. Ja, ich kann noch eine kleine Anekdote auch erzählen, warum ich, wo ich letztens gelacht habe. Ein Kollege hat in der E-Mail, wollte er Dosette schreiben und die Autokorrektur hat aus Dosette Rosette gemacht. Und dann haben wir auch gelacht und der Mann ist schon weit über 30, das ist trotzdem lustig. Natürlich. Wie gesagt, ich... Ja, also ich würde auch sagen, anal, vaginal und Penishumor immer gut. Ja, natürlich. Nee, ich finde, wir sollten die ganze Sache witziger gestalten. Also einfach mal ab und zu ein locker, flockiger Witz rein. Hier, ich habe gerade einen, der mir schon seit langem im Kopf rumspukt. Wie nennt man einen schwarzen Astronauten? Tell me. Einen schwarzen Astronauten, du scheiß Rassist. Aha. Guck, da alle haben gelacht, das ist hier... Oh, ich habe tatsächlich einen, der fällt mir gerade wirklich ein. Du hast ihn bestimmt gegoogelt gerade, nee, oder? Nee, der ist in meinem Kopf und schmort da vor sich hin, dieser Witz. Okay, ich habe nämlich einen, den mir meine Mutter erzählt hat. Oh Gott. Aber ich muss... Kommt ein Schwabe zum Badener? Nee, meine Mutter kommt nicht aus Baden-Württemberg. Aber, warte, lass mich den kurz... Ach so, genau, der ging so. Zwei Freundinnen unterhalten sich so vor Karneval... War übrigens, ja jetzt auch, können wir vielleicht kurz drauf gleich drüber reden, unterhalten sich vor Karneval so, ja, als was verkleiden wir uns denn hier, bla bla bla. Dann sagt die eine so, ja, lass mal oben ohne gehen. Sagt die andere so, ach nee, das ist mir irgendwie nix, ich hab ja nicht richtig was da oben und so, das ist mir irgendwie unangenehm mit meinen kleinen Brüsten und so, das sieht nix aus. Mhm. Dann sagt die andere so, ja okay, dann lass halt unten ohne gehen. An Karneval. Und dann sagt die zweite wieder so, nee, da kennt mich ja jeder. Hast verstanden, oder? Das ist jetzt dieser Moment, wo wir so Lacher einspielen sollten, wie bei... Ja, so, Alter, das ist Sitcoms. Geil. So richtig, wie in so Sitcoms. Richtig, richtig. Hier. Hättest du auch einfach mal Mühe geben können und einfach so ein bisschen Spaß heucheln. Nein, ich bin vieles, aber kein Heuchler. Hier, die größte emotionale Entdeckung in meinem Leben, die ich in den letzten Monaten gemacht habe. Ich weiß nicht, wieso ich darauf kam. Dachte, das Megafon. Na, abgesehen vom Megafon. Ist das in Sitcoms oder allgemeinen Serien, die Schauspieler lachen nicht. Ich weiß, ich habe es dir schon erzählt und ich habe es jedem schon erzählt, aber ich möchte es hier nochmal erwähnen, weil ich das so faszinierend finde. Es ist immer nur ein gekünsteltes Lachen oder so ein ironisches Lachen, das sie spielen. Aber auch die Witze, die sie bringen. So richtig herzhaft meinst du? Sie lachen nicht. Gelacht. Niemand. In keiner Serie. Habe ich ehrlich gesagt noch nie drauf geachtet, aber wenn du das sagst, glaube ich dir das. Das ist, also vielleicht gibt es auch Ausnahmen, aber jede Serie, die ich bis jetzt gesehen habe, es wird nicht gelacht. Und wenn du einmal das weißt Fremdlich, und drauf oder? Achtest, es verstört dich mega. Das ist schlimm, ne? Wenn man so Sachen gesagt bekommt und die dann nicht mehr wegdenken kann. Auch wenn zum Beispiel Leute irgendwie so eine Unart an sich haben, weiß ich nicht, Schmatzen oder sowas zum Beispiel. Und irgendjemand sagt, also du hast das gar nicht gemerkt vorhin, irgendjemand sagt dir dann, ey, der schmatzt doch voll. Danach achtest du da voll drauf und du kriegst es nicht mehr weg und willst am liebsten die Person umbringen, die dir das gesagt hat. Na, also mit der Person, die du vielleicht vorher mochtest, nicht mehr abhängen kannst. Ja, richtig. Ja, umbringen ist ja, du weißt ja, ich habe in letzter Zeit eine kurze... Ja, Lenkung. Ja, ich merke das. Emotional erregt. Emotionale Erregung. Ja, ansonsten... Wir haben heute noch gar nicht im Hamburger Akzent gesprochen. Ganz genau. Ich dachte, es artet ein bisschen aus. Das ist vielleicht auch zu erwähnen. Der Benny und ich haben unser Seemannsgen entdeckt. Unsere große Leidenschaft, die See, das Meer. Die See. Unser alter Mitbewohner hat auch gesagt, dass er bei Hapag-Lloyd in Hamburg ein Angebot hat. Und da gibt es eine Geomatiker-Ausbildung. Eine Geomatiker? Geomatiker will er werden und es gibt sogar dort Schwerpunkte im Bereich der Nautik. Habe ich natürlich gesagt, soll er machen. Das ist ja was Wunderschönes. Da kannst du die Fischrouten berechnen und so. Aber ich würde ja gern Funker werden. Und dann immer ja, mit Radio der Funker, Norddeich. Der Kapitän. Ja, das ist doch schön. Im Radio Norddeich die Familien zu Weihnachten grüßen, das wäre deine Aufgabe. Kann ich jedes Mal sagen, Grüße gehen raus an die Familie von Karl-Heinz. Der ist leider über Bord gegangen. Da freut sich der Karl-Heinz. Der ist über Bord gegangen. Kurz vor Rio. Der ist bei den Fischen. Der ist nicht bei den Fischen, dann wäre er doch über Bord gegangen. Habe ich doch gerade gesagt. Du bist eine richtige Krabbe, du zwickst die Leute immer, aber ins Ohr. So, damit lassen wir es jetzt erstmal. Richtig. Kleine Impressionen aus unserem Alltag. Ja, diese Ambivalenz, über die wir anfangs schon gesprochen haben, ist einfach überall spürbar. Es ist einfach... Allgegenwärtig. Einwandfrei. Ich finde auch, es ist einfach schön, gerade, also wir müssen ja auch mal wieder ein bisschen reinkommen jetzt hier. Wir sind ja auch nicht mehr in der Übung. Ich meine, im Endeffekt unterscheidet sich das jetzt nicht viel von einem normalen Gespräch hier. Aber ich finde auch, es ist fast für heute schon gut, würde ich sagen, so mal als kleines Eröffnungsfeuerwerk wieder im Jahr 2018, weil ich würde einfach die nächsten Wochen wieder ordentlich Themen sammeln und dann legen wir mal wieder richtig los. Ich würde auch sagen, das war ja heute mehr so eine Apologie, die wir hier an dieser Stelle geliefert haben. Eine kleine Feier auf uns selbst und eine kleine Feier auf die vergangenen Monate, wo wir es leider nicht geschafft haben, uns mitzukriegen. Ganz genau. Wir haben in die Vergangenheit geblickt, wir haben in die Zukunft geblickt und die Gegenwart werden wir jetzt erleben. Genau so ist es, meine Freunde. Und in 2 Wochen sind wir wieder da, versprochen. Und wir hoffen ja auch. Ohren auf, weil sonst kommt der Ohrenzwicker. Macht's gut. Macht's gut. Ciao, ciao.